ist so nach dir. Mir war schon gestern so nach dir. Und mir wird immer nach dir sein. Am liebsten wär ich allein mit dir. Und wenn du drüber lachst und was du auch dagegen machst, mir ist halt so im Innern hier nach dir. Ich weiß nicht, was ist bloß mit dir, ist bloß mit mir, ist bloß mit dir. Ich weiß nicht, was ist bloß mit mir und wie ist dir. Mir, mir, mir, mir ist so nach dir. Mir war schon gestern so nach dir. Und mir wird immer nach dir sein, nach dir. Und wie ist dir? Mir, ha, mir.